Sport- und Fitnesscenter München-West, guten Tag. Sie sprechen mit Waltraud Heimann. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Peter Wimmer. Ich interessiere mich für Ihre Fitnessangebote und wollte mich über Preise und Termine erkundigen. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja, gerne. Worum geht es denn? Was möchten Sie wissen? Ja, also ich habe da im Internet gelesen, dass Sie auch spezielle Seniorenkurse haben. Ich bin jetzt 55 Jahre alt, war vor einiger Zeit im Krankenhaus und will jetzt was für meine Gesundheit tun. Gibt es da ein spezielles Angebot bei Ihnen? Ja, solche Senioren- und Krankengymnastikkurse sind sogar unsere Spezialität. Dürfte ich Sie fragen, weshalb Sie im Krankenhaus behandelt wurden? Denn dann kann ich Ihnen gezielter ein Programm empfehlen oder wir können auch speziell etwas für Sie zusammenstellen. Ja, also ich hatte einen Kreislaufkollaps und der Arzt hat mich ganz eindringlich davor gewarnt, so weiterzumachen mit dem ganzen Stress im Beruf und so. Und er meinte, ich müsste unbedingt mehr für meine Gesundheit tun. Ja, da hat Ihr Arzt sicher recht. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Noch eine Frage. Möchten Sie mit der Gymnastik auch gleichzeitig ein Diätprogramm verbinden? Nein, eigentlich nicht. Ich habe fast kein Übergewicht und bei der Ernährung passe ich eigentlich immer schon auf. Also keine fetten Sachen, genug trinken und so. Ich glaube, das ist nicht mein Hauptproblem. Das Problem ist, dass viele sitzen im Büro, wenig frische Luft und den ganzen Tag Riesenstress und meistens auch Ärger. Ärger, Ärger, Ärger. Und wir wissen noch nicht mal, wie es mit unserer Firma weitergehen soll. Oh ja, das kenne ich. Darüber klagen heute sehr viele berufstätige Menschen. Da wäre es für Sie doch sicher sehr gut, wenn Sie erstmal mit leichter Gymnastik anfangen würden, damit Sie hier in unserem Fitnessstudio nicht gleich wieder Stress haben. Und sehr empfehlen würde ich Ihnen auch, mindestens einmal die Woche zum Schwimmen zu gehen. Das entlastet Herz und Kreislauf, bringt den Stoffwechsel in Schwung und entspannt ungemein. Ja, das hört sich gut an. Das würde ich gerne machen. Bieten Sie denn auch Schwimmkurse an? Ja, wir haben hier ein Schwimmbad im Haus und dort können Sie mit oder ohne Bademeister trainieren. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn eine Aufsicht dabei wäre. Ist es denn sehr teuer, so einen Bademeister zu buchen? Das hängt natürlich davon ab, wie oft und wie lange Sie ihn buchen wollen. Also eine Stunde mit einem medizinischen Bademeister kostet 45 Euro. Wenn Sie ein 10er-Ticket kaufen, zahlen Sie nur 300 Euro. Das heißt, eine Stunde kommt dann nur auf 30 Euro. Und so ein medizinischer Bademeister hat halt den Vorteil, dass er sich ganz speziell für Sie ein Programm überlegt, Sie betreut und je nach Fortschritt dann auch das Programm anpasst. Na, das ist schon recht teuer. Aber wie Sie das so schildern, ist es auch eine ganz optimale Sache. Muss man denn da zu bestimmten Zeiten kommen? Nein, eigentlich nicht. Aber Sie müssten sich natürlich schon mit Ihrem Bademeister absprechen, damit der dann auch hier ist, wenn Sie kommen. Und diese Zehnerkarte, verfällt die in einem bestimmten Zeitraum oder kann ich die so lange verwenden, wie ich will? Die Laufzeit ist ein Jahr, aber das war bisher noch nie ein Problem. Sie werden sicher sehen, dass Sie diese 10 Stunden in ein paar Wochen oder Monaten verbraucht haben. Ja, schon. Aber wie ist das, wenn ich zwischenzeitlich wieder krank werde und nicht kommen kann? Na, das sind dann natürlich außergewöhnliche Umstände. Dann würde Ihnen Ihre Karte natürlich gut geschrieben und auf das neue Jahr verlängert. Das wäre dann kein Problem. Gut, dann mache ich das. Wie bekomme ich jetzt so eine Karte und wann kann ich anfangen? Also, die Karte kann ich Ihnen zuschicken oder Sie kaufen sie bei Ihrem ersten Besuch direkt hier bei mir an der Rezeption. Anfangen können Sie eigentlich sofort. Ich würde Ihnen aber empfehlen, zuerst doch noch ein Beratungsgespräch mit Ihrem Bademeister zu führen, damit der ein schönes Programm für Sie zusammenstellen kann. Wenn Sie mir vielleicht sagen, wann Sie kommen möchten, dann arrangiere ich einen Gesprächstermin für Sie. Das wäre sehr nett. Reicht es, wenn ich Sie da einen halben Tag vorher anrufe, wenn ich komme? Wissen Sie, ich habe jetzt erst noch ein paar Arzttermine und muss noch zu ein paar Untersuchungen. Ich weiß nicht, wie lange das genau dauert und deshalb kann ich nicht ganz genau sagen, wann ich kommen kann. Ja, ich denke, das bekommen wir hin. Wenn Sie mir 1-2 Stunden vorher Bescheid sagen, dann mache ich den Termin mit dem Bademeister aus. Ja, noch eine Frage. Kann man dieses Ticket auch mit Kreditkarte zahlen oder muss ich das Geld bar mitbringen? Nein, Sie können bar oder mit Karte zahlen. Das ist kein Problem. Und sagen Sie, Teilzahlung ist wohl nicht möglich, oder? Doch, auch da haben wir verschiedene Angebote. Sie können die 300 Euro auch in 3 Raten bezahlen. Allerdings wird dann ein Zinssatz von 5% fällig. der auf die Einzelraten draufgeschlagen wird. Okay, das kann ich mir dann ja noch überlegen. Aber jetzt doch noch eine Frage. Was könnte ich denn zusätzlich zum Schwimmen noch machen? Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit Sie hier im Fitnessstudio investieren wollen. Ja, so zweimal die Woche hatte ich schon gedacht. Nun, dann sollten Sie sich das eine Mal fürs Schwimmen reservieren und das andere Mal könnten Sie vielleicht noch an unserer Bürogymnastik teilnehmen. Bürogymnastik? Was ist das denn? Das ist ein spezielles Programm für Menschen, die den ganzen Tag sitzen, am Computer arbeiten und zu wenig Bewegung haben. Also genau wie ich. Ja, genau. Wissen Sie, das ist keine anstrengende Bodybuilding-Gymnastik, bei der die Muskeln wachsen, sondern ein sanftes Training für den Rücken, die Arme und Beine. Das klingt sehr gut, das mache ich. Oh, ich sehe gerade, es ist schon 22:30, ich muss zu meinem Arzttermin. Kann ich diesen Bürokurs dann auch buchen, wenn ich das erste Mal bei Ihnen bin? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Besten Dank. Bis dann, auf Wiederhören und vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Wimmer.